Português do Brasil. Telefonando. So meldet man sich in Brasilien am Telefon. Alô? Wer spricht? Quem está falando? Hier, dieses Wort ist in Brasilien und in Portugal gebräuchlich. Aqui. Ich verbringe gerade. Estou passando. Es regnet gerade. Está chovendo. Ich arbeite gerade. Estou trabalhando. Immer. Brasilianisch und Portugiesisch. Sempre.